Tonight we had our reboot from YWAM. Noch bevor wir jetzt anfangen, gestern Abend hatten wir dieses Reboot-Event von YWAM. Yeah, an evangelistic event. How many were there last night? So wie viele waren da gestern Abend? It was pretty. It wasn't really loud. It just was powerful. Es war nicht wirklich laut. Es war einfach sehr mächtig. I think I lost like half a kilo last night just from the vibrations. Ich glaube, ich habe nur von den Vibrationen schon einen halben Kilo verloren gestern Abend. The bass like way up. It sounded really strong. Die Bassvibrationen. There's 220 people last night. So 220 Personen waren da. We're all estimating about 70% of the people we'd never seen before. Und wir haben geschätzt, dass wir ca. 70% der Menschen vorher noch nicht gesehen hatten. And so it was a really fantastic success. Also es ist ein wirklich fantastischer, großer Erfolg. A lot of young people came in and people went for prayer for the first time. Also Menschen haben zum ersten Mal Gebet hier in Anspruch genommen und gebetet. We're gonna have it again at 8 o'clock. Und heute Abend wollen wir das nochmals halten, also es wird um 8 Uhr beginnen. Bring someone who can, someone who's, how could you say it? I wouldn't bring my grandmother. Also ich würde da nicht unbedingt meine Oma mitbringen, aber meine Nichte oder einen Neffen vielleicht. It's definitely directed for young people. Also es ist sicherlich ausgerichtet auf junge Menschen. So if you want to call a relative of yours. So wenn ihr vielleicht jemand anrufen wollt in der Verwandtschaft. Yeah. Also this whole thing with Japan is incredible, huh? So die ganze Sache jetzt mit Japan, nicht wahr? Das ist schon unglaublich. And the reason it affects us so much is not so much because we hear it, but because we see it on TV, YouTube. Ja, und es hat solche Auswirkungen auf uns, nicht nur weil wir es hören, sondern weil wir es auch sehen im Fernsehen und auf YouTube. Und imagine if we could see into hell for a moment. Ich meine, stellt euch vor, wenn wir einen Moment nur in die Hölle hineinblicken könnten. We hear about it, but seeing it is something. Also darüber zu hören, das ist etwas, aber es zu sehen. And we hear about heaven, but imagine seeing it. Und dann hören wir vom Himmel, aber stellt euch vor, wenn wir ihn sehen könnten. And we have to get used to seeing with our spiritual eyes. Und wir müssen da uns daran gewöhnen, dass wir mit unseren geistigen Augen sehen lernen. We have to learn and exercise the eyes of faith. Wir müssen mit diesen Augen des Glaubens lernen zu sehen und uns darin üben. Because the Lord will hold us accountable. Weil der Herr wird uns da zur Rechenschaft ziehen. Because the just shall live by faith. Weil der Gerechte lebt aus dem Glauben heraus. Und er möchte, dass wir uns darin üben, mit geistlichen Augen zu sehen. Ich möchte nochmals über das Thema Barmherzigkeit und Gnade sprechen. Weil wir werden eines Tages vor dem Herrn stehen. And my reward und mein Lohn will be that you got your reward. Wird der sein, dass ihr eure Belohnung erhalten werdet. I don't have a reward. Ich habe keine Belohnung. If you don't have a reward. Wenn ihr keine Belohnung bekommt. Do you get it? Versteht ihr das? I didn't do my job. Dann habe ich meine Arbeit nicht getan. My reward is that you get yours. Meine Belohnung ist es, dass ihr eine solche bekommt. So I want to really push this issue and I pray in the Holy Spirit that we get it. Something opens up today a little bit more. Ich möchte also dieses Thema wirklich jetzt noch weiter betonen und möchte das im Geist ja auch beten, dass wir und dass ihr das versteht. I was last week I had asked everyone if they would pray with me to bring somebody to the event last night. Letzte Woche habe ich da gebetet, dass jemand mit mir eben betet, dass jemand mitbringt, dass wir alle beten und dass jemand hier einlädt und mitbringt zu diesem Event von gestern Abend. Also ich habe gebetet, Gott, bitte gib mir doch jemand, zeig mir jemand, den ich mitbringen kann hier. Und da ist eben dieser Mensch, diese Person beim Billa gestanden, die immer diese Zeitschriften verkauft. Und ich kaufte ihm immer dann einen Sandwich. And so I was coming out and I invited him. Also habe ich diesen Menschen eingeladen. And he said yes. Und er hat ja gesagt. And I was so happy. Und ich war so glücklich. Yes. War so froh. Yes. Ja. I have somebody. Ja, da ist jemand. And then my wife invited our neighbor. Und meine Frau hat unseren Nachbar eingeladen. Who lives directly underneath us. Eine Dame, die direkt unter uns wohnt. That we had witnessed to before. Und wir haben ihr vorher schon Zeugnis gegeben. Aber sie machte so den Eindruck, als ob sie überhaupt kein Interesse But hätte. She said yes. Aber sie hat auch Ja gesagt. Yes, we both have somebody. Yes. Ja, alle zwei haben wir jetzt jemanden. By the grace of God. Durch die Gnade so Gottes. So this person said to me, I'll never find the place, can you pick me up? Und dann hat der Mensch zu mir gesagt, ich komme dort nie hin, ich finde dort nie hin, kannst du mich denn irgendwo aufnehmen? Right here at the Billa. Da beim Billa. And I thought, okay, I wanted to be there early. Ich habe mir gedacht, what time? Ich wollte ja früher da sein, also wann? 7 o'clock, I said, pick at 7 o'clock. Um 7 haben wir uns ausgemacht. Okay, 7 o'clock. I can still make 7:30. All right, I want to be there early for the people. I want to pray with the team. Ich möchte dort früher sein, jetzt ich möchte noch beten und mit dem Team zusammen sein und verfügbar sein und möchte schauen, wie die das machen. So, okay, 7 o'clock. Okay, 7. I get there at 7, he's not there. Also ich fahre dort um 7 hin, er ist nicht da. I call him. Ich rufe ihn an. Hi. Where are you? Wo bist du? I'm still home. Ich bin noch zu Hause. I'll be there in 15 minutes. Ich werde in 15 Minuten da sein. 20, he said, actually. 20, hat er gesagt. Okay. Okay. Okay. 20 minutes. Ah! So, I waited 20 minutes, he still wasn't there. Also habe ich dann 20 Minuten gewartet und er war noch immer nicht da. Habe ihn nochmals angerufen. He said, you can come tomorrow to church, you don't have to come today. Very nicely. Ich habe zu ihm ganz nett gesagt, nun, du kannst doch morgen kommen in die Gemeinde, es muss nicht heute sein. No, I come today. I'll be there in 15 minutes. Nein, ich komme schon heute, ich bin in 15 Minuten da. I'm sitting in my car. Ich sitze da in meinem Auto. And I'm trying to go over the message for today, but the message is not working. Und ich versuche mir meine Botschaft für heute zurechtzulegen und das noch einmal durchzudenken, aber irgendwie funktioniert das nicht. Because my message was finding grace. Weil meine Botschaft lautete, Gnade finden. And how easy it is to find grace. Und wie leicht es doch ist, Gnade zu finden. Suddenly I couldn't find it. Aber plötzlich konnte ich keine finden. And I sat in my car thinking, I cannot find grace. Ich saß da in meinem Auto und habe mir gedacht, ich finde jetzt keine Gnade für diese Situation. I'm like so impatient and so irritable right now. Ich bin jetzt so ungeduldig und bin schon so so unhappy. Ja, und so unglücklich. How come I can't find grace? Wieso finde ich da jetzt keine Gnade für so diese Situation? 15 minutes later, I called him again. Nun, 15 Minuten danach habe ich ihn noch einmal angerufen. And he said, I'm 2 tram stops away. I'll be there in 5 minutes. 2 Straßenbahnstationen noch. Ich bin in 5 Minuten da, so hat er gesagt. Mike. I said, Mike, is this going to start on time? Ask if they can start later, please. I don't want to miss the beginning. Und ich habe dann den Mike angerufen, habe gefragt, wollen die wirklich pünktlich beginnen? Bitte versuch die zu fragen, ob sie nicht ein paar Minuten später anfangen können. Ich möchte den Anfang later, nicht versäumen. He's not there. Aber 5 Minuten nachher ist noch immer nicht da. 10 minutes later. Dann 10 Minuten danach. But in this whole thing, this was a great experience because I could not find grace. Aber die ganze Situation hat doch eine tolle Erfahrung, weil ich bekam keine Gnade für diese Situation. And it says in Hebrews 4:16. Und in Hebräer 4:16 heißt es. It says, "Come to the throne of grace to receive mercy and find grace." Da heißt es, tretet vor zum Gnadenthron, damit ihr Gnade und Barmherzigkeit erlangt. And then it just made sense again. Und dann hat das Ganze wieder Sinn ergeben. I have to receive mercy. Ich muss Barmherzigkeit empfangen. Because I am so, and I began to ask God, what is wrong with me? Und ich habe da begonnen, Gott zu fragen, was ist denn falsch bei mir? You can't find grace. Ich krieg keine Gnade für die because Situation. You have not received mercy. Nun, weil du keine Barmherzigkeit empfangen for hast. What? Wofür? Unthankfulness. Undankbarkeit. Complaining. Beklagen, impatience. Ungeduld. This guy's soul is worth more than all the world and you can't wait 45 minutes. Die Seele dieses Menschen, die ist mehr wert als alles andere auf der Welt und du kannst nicht einmal 45 Minuten warten. I started laughing just like you. And I asked ich habe dann angefangen zu lachen und habe Gott wirklich um and Vergebung I said, gebeten. I repent. Und habe gesagt, ich bereue. I'm so sinful. I just can't ich halte mich selbst nicht aus. Ich halte mich selbst nicht aus. Ich bin so sündig. Of being unthankful. Vergib mir das, dass ich so undankbar this bin. Guy is actually coming. Weil der kommt, das ist toll. Even though we're gonna be late, auch wenn wir jetzt spät sein have werden. To stand in the back, und werden hinten stehen. Seats in the front for us already. Obwohl ich da vorne die Sitze reserviert habe für uns schon. And as soon as I repented, aber sobald in dem Moment, wo ich begonnen habe, umzukehren, I found grace. Habe ich diese Gnade gefunden. It was right there. Sie war wieder da. Had a smile on my face. Hatte dieses Lächeln am my Gesicht. Heart lit up, and I just thought, isn't that so silly? Und mein Herz ist mir aufgegangen und ich habe mir gedacht, ist das denn nicht komplett dumm? And finding grace. Also Gnade finden. Finding grace for our situations. Gnade finden für unsere Situationen. For the marriage. Für die Ehe. For the teenager. Für den Teenager. For the husband. Für den Ehemann. For the wife. Für die Ehefrau. For the mother-in-law. Für die Schwiegermutter. For your sickness. Für deine Krankheit. For your job. Für deine Arbeit. For your employer. Für deinen Vorgesetzten. For your employee. Für deine Vorgesetzte. For your past or whatever it is. Oder für deine Vergangenheit, was immer es auch ist. Finding grace in your situation. Also eine Gnade zu bekommen für eine Situation. Receive mercy. Empfangt Barmherzigkeit. And find grace. Und findet Gnade. And Nate and I were talking about this at the pastoral training session on Tuesday. Am Dienstag habe ich mit Nate darüber gesprochen bei unserem pastoralen Ausbildung. I was teaching the guys and the girls to really ask yourself why there's certain words in the scripture. Ich habe die jungen Leute da angehalten dazu zu fragen, warum es gewisse Begriffe in der Schrift gibt. So then Nate contacted me. He says, I've been thinking about what you've been saying. Und Nate hat mich dann kontaktiert und hat gesagt, ich habe über das nachgedacht, was du gesagt and hast. And I'm asking myself, why do we receive mercy, but why do we find grace? Und ich habe mir gedacht, warum empfangen wir Barmherzigkeit, aber warum finden wir Gnade? But isn't it that grace is so elusive sometimes? Aber ist das nicht deshalb, weil die Gnade so täuschend ist, manches Mal? We can't find it. Wir können sie nicht finden. Because we're blinded. Weil wir geblendet sind. By something that's in our life that is grieving the Holy Spirit. Durch etwas in unserem Leben, das den Heiligen Geist betrübt. When we stand before the Lord, all he's going to talk about is what his grace was doing in our life. Wenn wir vor dem Herrn stehen werden, ist die eine Sache, über die der Herr sprechen wird, was wir mit seiner Gnade in unserem Leben gemacht haben. I really don't believe he's going to bring up our sin. Ich glaube wirklich, dass er unsere Sünden nicht erwähnen wird. I just can't imagine having a discussion with about what he has forgiven and cleansed and is gone, and then he brings it all back up. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Diskussion darüber führen werden, über all das, was uns vergeben hat und wie die Sünden vergeben sind, und dass es dann wieder aufgebracht wird, das ganze and Thema. And to me, this is the only way that we will not have fear when we stand before him. Und das ist für mich auch der einzige Weg, dass wir eben keine Furcht haben werden, wenn wir vor ihm stehen werden. We are matured in understanding his mercy. Und zwar, wenn wir gewachsen sind im Verständnis seiner Barmherzigkeit. But we also are matured in understanding his grace. Aber wir sind auch gereift im Verständnis seiner Gnade. Now mercy deletes. Nun, die Barmherzigkeit. If you look at it like a computer. Ja, also wenn man das ansieht wie bei einem Computer, dann ist das entsprechend dem Delete-Zeichen, also dem Löschzeichen. Delete. Löschen. But grace is create. Aber die Gnade, die schafft. It's manifold. It's multi-sided. Es ist vielfältig. 1 Peter chapter 4 verse 10. 1. Petrus 4 vers 10. Many, many aspects of grace. Viele, viele Aspekte der Gnade. That fit different situations. Die zu verschiedenen Situationen passen. So sometimes it's elusive and we can't seem to find it. Also manchmal ist das täuschend und man kann sie nicht finden. Have you ever been in a situation like you just can't find grace for it? Warst du schon mal in solch einer Situation, wofür du keine Gnade erhalten you have hast? A job. Und du hast eine Arbeitsstelle zum Beispiel. And other people don't have jobs. Und andere Leute haben keine but you Arbeit. Can't find grace for your job. Aber du findest dennoch keine Gnade für deine Arbeit. And you think, I just can't stand working here. I hate it here. Und du denkst, ich halte das nicht aus, hier zu arbeiten. Ich halte das nicht aus. I can't stand the people I work with. I can't stand my boss. Halte die Leute nicht aus, mit denen ich nicht da zusammenarbeiten soll. Und ich halte meinen Chef nicht aus. I have no grace to be here. Ich hasse das hier. Ich habe keine Gnade dafür, hier zu sein. You mean you can't find grace? Du meinst, du kannst die Gnade nicht finden. Exactly. I just can't find genau. It. I pray every day, God, give me grace, give yeah, me grace, jeden give Tag, me grace. Jeden Tag bete ich, dass Gott mir diese Gnade schenkt. Aber ich bekomme sie nicht. I have no grace for my mother-in-law. Und dann, da ist meine Schwiegermutter. Ich habe keine Gnade für meine Schwiegermutter. I have no grace for him. Und mein Teenager, ich habe keine Gnade and für ihn. Then there's my car. Da ist mein Auto. I hate my car. Ich hasse mein It Auto. Always breaks down. I have no grace from my car. Immer wieder wird's kaputt. Ich habe keine Gnade für dieses Auto. I live Auto. In this country. Und da muss ich in diesem Land da leben. People schimpfing all the time. No grace. Und die Leute ununterbrochen schimpfen. Na, keine Gnade für dieses Leben hier. And look at me. Schau mich an. Stand where I look. Ich halte das auch nicht aus, wie ich aussehe. No grace for myself. Für mich selbst habe ich auch keine Gnade. And we can live our whole life like that. Und unser ganzes Leben können never, wir so leben. Never, never finding grace. Niemals, niemals diese Gnade zu finden. But we find grace by receiving mercy. Aber wir finden die Gnade, indem wir Barmherzigkeit empfangen. I was counseling this person, this newly married wife. Und ich habe einmal einer frisch vermählten Frau Seelsorge gegeben. 18 years ago. Das war vor 18 Jahren. This girl came to me and she said, I am so unhappily married. Und dieses Mädchen ist eben gekommen und hat gesagt, ich bin so unglücklich verheiratet, ich halte das nicht aus. Ich halte das nicht aus mehr, verheiratet zu sein. I was a young pastor and trying to help her. Und ich war ein junger Pastor damals, habe versucht, ihr zu helfen. Do you communicate? Also, sprecht ihr miteinander? Do you do this? Macht ihr dies? Do macht you ihr do das? That? Do you try this? Versucht ihr do auch you das? Try that? And after like 45 minutes, I couldn't think of anything else to say. Und nach circa 45 Minuten hatte ich einfach keine Ahnung mehr, worüber ich sprechen sollte. So as a, just as a joke to be funny. Also einfach nur als Spaß, um Spaß zu machen. I said, there is always the outside possibility. Habe ich zu ihr gesagt, nun, da gibt's immer noch diese Möglichkeit von draußen. Diese. That maybe. Dass vielleicht, and I was laughing. Maybe. Vielleicht, und ich habe gelacht. You are just a very selfish person. Also da gibt es einfach die Möglichkeit noch, dass du einfach sehr selbstsüchtig bist. It was a joke. Es war nur ein Witz. Until they started crying. Bis aber diese Frau zu weinen begonnen hat. And she said, you're right. Und sie hat gesagt, ja, du hast recht. Bingo. Bingo. That is exactly the problem. Das ist genau das Problem. I was like amazed. Ich war ganz erstaunt. Wow, okay. Praise the Lord. Praise den Herrn. Let's pray or something. Let's ask God for forgiveness. Also, lass uns Gott um Vergebung bitten oder lass uns Watch beten. This. When we stand before the Lord, also wenn wir vor dem Herrn stehen 1 Corinthians werden, chapter 3, 1. Korinther 3, Paul said, by the grace of God, I am a master builder. Durch die Gnade Gottes bin ich ein Bauer, yeah. Sagt Paulus. Ein Meisterbauer. Ein Meisterbauer. And I'm building a work. Und ich errichte ein Werk. By the grace of God. Durch die Gnade Gottes. Upon the foundation of Christ. Auf dieser Grundlage von Jesus Christus. And then he tells us to build well. Und dann sagt zu uns, baut ordentlich. And this is our life in the Lord. Und das ist unser Leben im Herrn. This is Ephesians 2:10. Das ist Epheser 2:10. That we are his workmanship. Dass wir sein Werk sind. Created. Geschaffen. In Christ Jesus, in Christus Jesus, for good works, für gute Werke, foreordained, vorausbestimmt, that we should walk in them, dass wir darin wandeln sollen. Means God has a purpose for me. Das heißt, Gott hat eine Absicht für mich, die ich erfüllen soll. It's by His grace. Und das ist durch seine Gnade. His grace will bring me there. Und seine Gnade wird mich dorthin führen. Like He told Peter in John 21. So wie er das dem Petrus gesagt hat in Johannes 21. After He said, "Feed my sheep." Nachdem er zu ihm gesagt hat, weide meine Schafe. He said, when you were old, when you were young, you did what you wanted to do. Da hat zu ihm gesagt, als du jung warst, da machtest du, was du wolltest. When you get older, another will carry you where you don't want to go. Aber wenn du jetzt älter wirst, wird dich jemand anderer wohin führen, wo du nicht hingehen möchtest. And that person is the Holy Spirit. Und davon, da ist die Rede vom Heiligen Geist. Grace of God. Und von der Gnade Gottes. The Spirit of grace will bring us somewhere. Der Geist der Gnade wird uns irgendwo hinführen. Now I came on a rabbit trail. I forgot what I was talking about. Let me back up. Where was I? What was the main street I was on? Also, wo war man gerade? I can't remember now. I'm somewhere out. The bill. That's too far back. That's the big. What's that? Finding grace. All right, finding grace. Okay, let's just start again. Finding grace, and I'll find where I am. So fangen wir noch einmal an beim Finden der Gnade. Oh, the girl, selfishness, right? Ja, also diese Selbstsucht des Mädchens. Right. I want, and this is the point. Und darum geht's ja. If the Lord is going to reward us only according to what his grace did through us. Also wenn uns der Herr nur so weit belohnen wird, inwiefern die Gnade Gottes in uns gewirkt hat. How careful do we have to be? Wie achtsam müssen wir denn da sein? To find his grace. Um seine Gnade zu finden. And I would say that it's first of all, it's impossible to find his grace if I'm not receiving mercy. Also zunächst einmal würde ich sagen, es ist unmöglich, seine Gnade zu finden, wenn wir keine Barmherzigkeit empfangen. And this point I can't betone in what's the English word? I can't emphasize emphasize too much. Und diese Sache kann man nicht genug betonen. I fear, also ich habe Sorge, that when we stand before the Lord, dass wenn wir vor dem Herrn stehen werden, that too many of us, dass da zu viele von uns, will not receive the reward that God intended. Diese Belohnungen nicht empfangen werden, die Gott für sie vorgesehen hatte. We're happy, we like the church. Nun, wir sind froh, wir mögen die Gemeinde. You like me, you like Mary. Ihr mögt mich, ihr mögt die Mary. You like Cody. Ihr mögt den Cody. You like each other. Ihr mögt euch untereinander. It's fun, it's exciting. Ja, ist lustig, ist auch spannend. The question is, aber die Frage stellt sich, is the grace of God working in your life? Wirkt die Gnade Gottes in eurem Leben? Philippians 2:13. Is his desire and his ability, can you sense it working in your life? Also könnt ihr sein Verlangen und seine Sensibilität spüren in eurem Leben? And you understand and you have a good grasp of how you're serving his kingdom. Und ihr versteht das schon, ihr könnt das erfassen, wie ihr in seinem Königreich dienen könnt. Because this is all it's going to matter. Weil um das geht's ja. If he doesn't remember our sin, wenn er sich nicht mehr an unsere Sünden erinnert, and he measures us according to how his grace worked through us, und uns nur daran misst, wie sehr seine Gnade in uns gewirkt hat, this is going to have eternal consequences. Dann wird das ewige Konsequenzen haben. Now think of Esau and Jacob. Denkt einmal über Esau und Jakob nach. Esau was born first. Der Esau war der Erstgeborene. He was the firstborn. Er war der Erstgeborene. And he was a hunter. Und er war ein Jäger. And Isaac loved him. Und der Isaac liebte ihn. He was the favorite son. Er war der bevorzugte Sohn. He brought nice deer meat and Wildschwein home and they ate it and camel meat and whatever else he shot. Wildtiere gebracht und die haben das zu Hause gegessen und was auch immer er gejagt hat. Here and there a rhinoceros or whatever, you know. Und wieder mal Rhinoceros. And he just loved Esau. Aber er liebte einfach den Esau. And he had the rights to the blessing. Und er hatte dieses Vorrecht auf den Segen. And we know the story. Jacob was making a stew. Und wir kennen diese Geschichte dann, wie der Jakob das Essen dazu bereitet. Esau comes in from hunting. Und der Esau kommt zurück von der Jagd. There was nothing. Und es gab nichts zu essen. He was very hungry. Er war sehr hungrig. And Jacob said. Und Jakob sagte. Well, he said to Jacob, "Give me some of your food." Also er hat zu Jakob gesagt, gib mir etwas von deinem Essen. And Jacob said, "Give me your birthright." Und der Jakob hat gesagt, nun gib mir dein Erstgeburtsrecht. And I'll give you some food. Dann gebe ich dir was zu essen. And Esau made this decision to give him the birthright. Und der Esau hat diese Entscheidung getroffen, ihm sein Erstgeburtsrecht zu überlassen. And Jacob said, "Swear to me, swear to me." Und der Jakob hat noch gesagt, schwöre mir. And he swore to him. Und er schwor ihm. Just for a bowl of soup. Einfach wegen einer Suppe. For a bowl of soup. Wegen einer Schüssel voller Suppe. He gave away his entire inheritance. Wegen solch einem Topf voller Suppe hat er sein Erstgeburtsrecht abgetreten. And this is a picture of us. Und das ist ein Bild von uns. Of people. Das ist ein Bild für Menschen. The little time that we spend on earth doing our thing. Diese kurze Zeit, die wir hier auf der Erde verbringen, compared to what is waiting on the other side, verglichen mit dem, was auf der anderen Seite wartet, is like a bowl of soup. Das ist so wie dieser Suppentopf. Compared to our inheritance, verglichen mit dem Erbe, das vor uns ist. So he swore it over to Jacob. Also hat er das dem Jakob geschworen. With the inheritance is the blessing. Aber dieses Erbe ist der Segen. So the time came when Isaac got older. Und die Zeit kam dann, als Isaac älter wurde. And he was going blind. Und er erblindete. So Rebecca, Jacob's mother, das ist dann die Mutter von Jakob, die Rebecca, gekommen und hat diesen Plan geschmiedet, dass Jakob den Segen erlangen sollte. Und das war kein guter Plan. And after this plan, she would never see Jacob again. Und nach diesem Plan sollte sie den Jakob nicht mehr wiedersehen. But they did it. Aber sie haben es so gemacht. Jacob goes in disguised as Esau. Also der Jakob verkleidet sich als Esau und geht hinein Jacob zu seinem says Vater. To his mother, I can't do this. Dann sagt er noch zu seiner Mutter, ich kann das nicht machen. You have to do this. Na, du musst das machen. Hey, if Dad finds out that I'm lying, he'll curse me. Aber wenn der Papa herausfindet, dass ich ihn anlüge, dann wird er mich verfluchen. The curse will be on me. Do what I say. Der Fluch soll auf mich kommen. Mach nur, was ich dir sage. Yeah, but Esau is hairy and I'm smooth. Ja, aber der Esau, der ist doch so behaart und ich bin da ganz glatt. So ich habe ganz glatte Haut. She took the skin of a young goat and she sewed it over his hands. Also hat sie die Haut von einer jungen Ziege genommen und hat ihm das so auf die Arme gebunden. And around his neck. Und auch über seinen Hals. So he went in to see his father. Und dann ist er hineingegangen, um seinen Vater zu sehen. And the father couldn't see, probably heard him walking in and said, "Who's that?" Und der Vater, der konnte nicht mehr sehen und hat vielleicht gefragt, nun, wer kommt da? It's Esau. Der Esau ist es. Come closer. Komm näher. Are you Esau? Du bist Esau? Yes. Ja. You sound like Jacob. Aber du klingst wie Jakob. Come closer. Komm näher. Let me feel your hands. Lass mich einmal deine Arme fühlen. And he felt the skin of the goat. Und er hat da diese Ziegenhaut erfüllt. And he said, the voice is Jacob, but the hands are Esau. Und er hat gesagt, nun die Stimme, die scheint der Jakob zu sein, aber die Arme sind wie beim Esau. Und so aß er dieses Essen, das die Mutter vorbereitet hatte, und hat den Jakob gesegnet. Und unmittelbar danach kam dann der Esau rein, nachdem der Jakob wieder raus war. Und er kam dort hinein, um seinen Segen zu bekommen. And his father started trembling. Und sein Vater hat dann zu zittern begonnen. And he said, "Father, bless me." Und er hat zu ihm gesagt, Vater, bitte segne mich. This is like a picture of us standing before the Lord saying, "Lord, bless me." Das ist wie ein Bild für uns. Wir stehen vor dem Herrn Lord, und sagen, Herr, bitte segne mich. Wow, eternity. Wow, die Ewigkeit. Wow, I mean, wow. Ja, die Ewigkeit. Wow. Unglaublich. Bless me. Segne mich. But remember, we reap what we sow. Aber erinnert euch an das Prinzip, wir werden ernten, was wir sehen. And God is not mocked. Und Gott lässt sich nicht spotten. God will wash away all of our sin. Gott wird all unsere Sünden abwaschen. As much as we need. So sehr wir das auch brauchen. You cannot exhaust his mercy. Du kannst seine Barmherzigkeit He's nicht erschöpfen. And cleansing and cleansing and cleansing. Er reinigt uns immer as wieder much und immer as wieder. Want. So viel wir es brauchen. But he warns us in Galatians 5:13. Aber er warnt uns in Galater 5:13. Don't take this freedom. Verwendet diese Freiheit nicht dazu, to serve yourself. Um euch selbst zu dienen. Use this freedom to serve others. Verwendet diese Freiheit, um anderen zu dienen. God is not mocked. Gott lässt sich nicht spotten. To mock God, Gott zu verspotten, could be defined like this. Könnte man auf folgende Weise definieren. I am receiving his mercy, ich empfange seine Barmherzigkeit, but I never search for his grace. Aber ich suche niemals nach seiner Gnade. I am receiving his mercy, ich empfange seine Barmherzigkeit, but I just keep receiving his mercy, which is great. Aber ich empfange immer nur wieder seine Barmherzigkeit. It never propels me. Und das ist auch großartig, aber es drängt mich niemals dazu, to serve him as a result. Ihm danach zu dienen, als Ergebnis davon. So you could imagine the devil going before God. Also ihr könnt euch vorstellen, wie Satan vor Gott tritt. It says he's before God day and night in Revelation 12. Es heißt in Offenbarung 12, dass er Tag und Nacht vor Gott ist. Verse 9, the devil is there day and night. In Vers 9, er ist jeden Tag und jede Nacht vor Gott. Accusing the brethren, accusing you and me. Klagt die Geschwister an. And mocking God. Und er verspottet Gott. These people, diese Menschen, who you purchased with your blood, die du erkauft hast mit deinem Blut, you paid everything for them. Für sie hast du alles gegeben. You held nothing back. Du hast nichts zurückgehalten. They don't love you. Die lieben dich. Can you get it through your head? Verstehst du das? Die können. Can you understand why we are like we are? Und kannst du nicht verstehen, warum wir so sind, wie wir sind? Nobody loves you. Niemand liebt dich. Look at you. You're some dictator up there. Schau dich doch an. Du bist wie ein Diktator hier. Can you understand now? Verstehst du das jetzt? These people who you purchased, diese Menschen, die du erkauft who hast, you flood with your mercy, die du überflutet hast mit deiner Barmherzigkeit, schau sie dir doch an. They live for themselves. Die leben doch nur für sich selbst. Can you get it through your head? Verstehst du das endlich? And he accuses us, und er klagt uns da an. Day and night before God. Tag und Nacht. Tag und Nacht vor Gott. And God looks down at us who he purchased. Und Gott blickt auf uns herab, uns die er erkauft hat. He held nothing back. Er hat nichts zurückbehalten. He gave it all. Er hat alles gegeben. Jesus was crucified on a cross. Jesus wurde ans Kreuz genagelt. Beaten. Geschlagen. Crown of thorns. Eine Dornenkrone. Unbelievable suffering. Unglaubliches Leid. So that we could be saved. Damit wir errettet werden, the gift of eternal life, und diese Gabe des ewigen Lebens erhalten, hope, eine lebendige Hoffnung, so that we could serve him, so dass wir ihm dienen können, so that we could find grace, so dass wir Gnade finden können, that we would be a vessel available to him, und dass wir ein Gefäß sind für ihn verfügbar, that we would say, God, put your desires in me, und dass wir sagen würden, Gott, bitte leg du dein Verlangen in uns hinein, and give me the ability. Und gib mir auch die Fähigkeit dazu, that comes from you. Die von dir kommt. Look what Jacob gained and look what Esau lost. Schau doch mal, was der Jakob erlangt hat und was der Esau verloren hat. Genesis chapter 27. In 1. Buch Mose 27. This is the blessing that he put on Jacob. Das ist der Segen, den er auf Jakob gelegt hat im Vers 28. From the dew of the earth and the richness of the earth, from the dew of the heaven and the richness of the earth, may God always give you abundant harvests of grain. Also da heißt es im Vers 28, Gott gebe dir Regen im Überfluss, er mache dein Land fruchtbar und gebe dir Korn und Most die Fülle. And bountiful new wine. Ja, und Most die Fülle. May many nations become your servants. Völker sollen dir dienen und Nationen sollen dich and verehren. May they bow down to you. Und Nationen sollen dich verehren. May you be the master over your brothers. Du sollst über deine Brüder herrschen. And may your mother's sons bow down to you. Deiner Mutter Söhne sollen sich respektvoll vor all dir neigen. All who curse you will be cursed. Wer dich verflucht, soll verflucht all sein. All who bless you will be blessed. Wer dich aber segnet, der soll gesegnet and sein. More than anything, the Messiah would come through that line. Und aus dieser Stammeslinie kam auch der Messias. This is what Esau lost. Und das hat der Esau verloren. Esau pleads for a blessing. Und der Esau bettelt um diesen Segen. And this is what his father says to him. Und für ihn hat sein Vater folgende Worte. In verse 39. In Vers 39. Finally his father Isaac said to him. Das sagte sein Vater Isaac zu ihm. You will live away from the richness of the earth. Dort, wo du wohnst, wird das Land nicht fruchtbar sein. And away from the dew of the heaven above, kein Regen fällt darauf. You will live by your sword, mit Hilfe deines Schwertes musst du dich ernähren. And you will serve your brother. Und deinem Bruder wirst du dienen. But when you decide to break free, you will shake his yoke from your neck. Doch dann wirst du seine Herrschaft abschütteln und frei sein. Finding his grace, seine Gnade finden. Finding his grace for the marriage. Seine Gnade finden für die Ehe, for the teenager, for the job, für den Teenager oder für die Arbeit, for the next message I have to preach, für die kommende Botschaft, die ich zu predigen habe, finding his grace for it. Gnade dafür zu finden. How many times I usually Saturday night I take like a 1 hour walk just to run the message through my mind. So, üblicherweise gehe ich am Samstagabend eine Stunde lang spazieren und gehe meine Botschaft nochmals durch. And I just preach it to myself. Und ich predige diese Botschaft mir selbst. And when people come by, I, I kind of stop and wenn dann Menschen going. Vorbeikommen, höre ich auf zu sprechen. I'm dann just talking and some weiter. People think I'm crazy. And, ich rede so und vielleicht denken manche, ich bin ein wenig and verrückt. Sometimes I just can't find it. Aber manches Mal kann ich das nicht I can't finden. I can't find it. Ich kann das nicht this, finden. This doesn't make, this is not touching my heart. This is not. Ich sage, das berührt mich nicht im Herzen. Oh, I can't find it. Ich kann das nicht finden. And I have to go before God. Ich muss mich dann Gott and nähern. Say, I can't find it. I can't find it. Und ich sage help dann, me. Gott, help bitte, ich finde nichts. And usually, usually it lies somewhere in something I'm doing wrong. Und üblicherweise hat das damit zu tun, dass ich etwas falsch mache. Did you commit this to me, son? Hast du mir diese Sache hingelegt, did you mein ask Sohn? For my help yet? Hast du mich da schon um, deine um meine Hilfe gebeten? Are you trusting me? Vertraust du mir? Are you living off the momentum from last week? Lebst du noch von diesem Schwung, den du von der letzten Woche hast? Are you okay with Mary? Ist alles in Ordnung mit Mary? Are you thankful for your wife? Bist du dankbar für deine Frau? Are you really thankful for your life? Bist du wirklich dankbar für dein Leben? For the church? Bist du dankbar für die Gemeinde? And I'll just close with this. Und ich möchte mit Folgendem abschließen. Thankfulness. Dankbarkeit is such a key to finding grace. Ist solch ein Schlüssel, um Gnade such zu finden. A key. Das ist solch ein Schlüssel. If you can't find grace for your mother-in-law, also wenn du für deine Schwiegermutter keine Gnade bekommst, oder für deinen Schwiegersohn boss, oder deinen Arbeitgeber, start to give thanks, dann fang an, dafür zu danken, that you have a job, dass du eine Arbeit hast, that you have a mother-in-law, dass du eine Schwiegermutter hast, that you have a family, a house, dass du eine Familie, ein a Haus car, hast, ein Auto. Begin to give thanks. Fang an, Dank zu sagen. Because the word thanks and the word grace come from the same root. Weil die zwei Worte Danksagung und Gnade, die stammen von derselben Sprachwurzel. Grace is charis. Das ist charis im Griechischen die Gnade. And thank you is haristo, right? Und haris, haristo. Ja, right? Haristo. Same word. Das ist dasselbe Wort. If you want to find grace, start with thankfulness. So, wenn du Gnade finden möchtest, dann beginne mit der Dankbarkeit. And if you need to ask for forgiveness, do it. Und wenn du irgendwo um Vergebung bitten musst, dann mach es. The saddest thing is to live our lives. Die traurigste Sache ist es, unser Leben zu leben. As good Christians. Als gute Christen. Good evangelical Christian. Gute evangelikale Christen. Good charismatic Christian. Gute charismatische Christen. Good Baptist Christian. Gute Baptisten. But never finding his grace. Aber niemals seine Gnade zu finden. You know you found his grace. I'll close with this. Und mit dem möchte ich jetzt aufhören. Du weißt, wenn du seine Gnade dass du seine Gnade gefunden when hast. When you can obey what he says. Wenn du das, was er gesagt hat, auch halten kannst. With joy. Und zwar mit Freude. That's his grace. Das ist seine Gnade. When you can obey what he says with joy. Wenn du seine Gebote befolgen kannst mit Freude. Husbands love your wives. Ihr Ehemänner liebt eure Ehefrauen. Wives submit to your husbands. Ihr Ehefrauen und unterwerft oder unterstellt euch den Ehemännern. Darf ich das sagen? Wow. I mean, darf ich das sagen today in this world? Wives submit to... Can I say that today in this world? Do you ever think, women, that maybe your unhappiness is because you've never obeyed that? Ich meine, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ihr Frauen, ob es vielleicht daran liegt, dass ihr das niemals, dieses Gebot niemals befolgt habt, dass ihr unglücklich seid? Right, exactly. Nobody aber ich kann das nicht, ich kann das nicht beten. Find grace in time of need. Nun, findet die Gnade in Zeiten der Not. But I can't. Na, ich schaffe das nicht. That's right, only God can. Ja, da hast du recht, das kann nur God, Gott machen. Work in me the desire and the ability to do this. Also Gott, bitte wirke du in mir dieses Verlangen und auch die Fähigkeit, diese and Sache zu tun. For that, und dafür, we get a reward. Dafür bekommen wir dann eine Belohnung. We can't do, für das, was wir nicht tun können, we get a reward. Dafür bekommen wir eine for Belohnung. What his grace worked in us, für we das, are rewarded for. Für das, was seine Gnade in uns bewirkt hat, for dafür werden all wir belohnt. Of eternity. Für die ganze Ewigkeit. And when we stand before him, he goes through our life, he's looking for these things. Und wenn wir dann vor ihm stehen werden, dann wird er genau auf diese Dinge schauen. You hate your job? Du hast deine Arbeit okay. gehasst? Okay. Okay, you came to me. Okay, aber du yes, bist zu mir gekommen. Son, awesome. Well ja, done. Wunderbar, wunderbar, well Sohn. Done. I know he was a bad boss. I know. Ich wusste, dass es ein schlimmer Vorgesetzter war. I put desire. Du hast gebetet, ich habe das Verlangen in dich gelegt und du hast diese Situation umgewandt und hast sie verwandelt. Da ist eine Belohnung jetzt. Und wenn wir diese Belohnung sehen werden, das wird uns wirklich aus es wird in einer neuen Erde sein. Könnte hunderte Male größer sein als unsere. Riesig. Jede Menge Land geben, es wird Tiere geben, es wird alle möglichen Sachen geben. Und das wird heißen, schau mal, da ist dein Erbe. Das gehört dir. Ich habe doch gesagt, ich werde euch dafür belohnen. I'm speechless. Ich bin sprachlos. I never imagined it to be this. Das habe ich mir nie gedacht, dass es so sein wird einmal. I'm glad I walked by faith. Ich bin froh, dass ich im Glauben gegangen bin. Let's walk by faith. Lasst uns doch im Glauben wandeln. Can you keep these words in your mind? Let's find his grace. Diese Worte im Sinne behalten. Lasst uns seine Gnade finden. For the situations of our life. Für die verschiedenen Situationen in unserem Leben. Lasst uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. I thank you this morning. Ich danke dir heute Morgen. For the grace to speak this morning. Für die Gnade, dass ich hier sprechen kann heute Morgen. For the grace that all of us have assembled this morning. Und für die Gnade, dass sich alle hier heute versammelt haben. For the grace that's flowing in our worship team. Für die Gnade, die in unserem Lobpreisteam. And the workers upstairs with the Sunday school. Und für all die Arbeiter, die oben in der Sonntagsschule arbeiten. On the Beamer and the buffet and die Leute im Beamer, die das Buffet machen. The mixer and the bookstore and Büchertisch. The ushers and the Saalordner. Hospitality team and und das Empfangsteam. In our families. Und unsere Familie. In our desire to read and study your word. Und auch danke für unser Verlangen zu studieren, thank zu lesen, you for your grace. Dein Wort. Danke für deine Gnade. I just pray this morning that ich bete heute Morgen, each one of us would take a situation, dass jeder Einzelne von uns eine Situation where we hernimmt, cannot seem to find grace. Wo wir einfach keine Gnade dafür bekommen können. We would search our heart und dass wir unser Herz prüfen mögen. And ask God why. Dass wir es durchforsten und schauen und Gott fragen, warum, Herr? Why? Warum? Let's take a moment before the Lord. Gehen wir einen Moment lang jetzt vor den Herrn in Think Gedanken. Of a situation that really stresses you out. Und denken wir jetzt an eine Situation, die uns wirklich unglaublich viel Stress bereitet. And talk to God for a moment. Und sprecht kurz jetzt mit dem Herrn.